Eigentlich hatte ich mal eine schöne Zeit zusammen. Beim Knallzeit ist das Geilste auf der Welt. Wenn es zu Blitz und Funken und Schalala ist. Doch was danach kam, konnte keiner ahnen. Kein Arzt konnte deine Wunden heilen. Dein Herz fühlte sich an wie eine kranke Ratte. Du bist in eine Falle getrieben. Klopft an eure Tür, das ist scheiße, wirklich scheiße.